Ey. Ey. Ey. Interessiert nicht, was irgendein anderer sagt, denn ich mach, was ich will, ich pop mir eine Pill. Die Balenciaga Sneaker sind ill, Medi, Mani und ich sind berühmt und alle Hater sind angepisst. Wir stehen wieder im Rampenlicht, rauche den Blunt und bin high wie der Moto, Bitch. Ich werde sehr gut entlohnt, die Taschen sind voll mit dem Geld gestopft. Deine Bitch plumpt meinen Penis, weil sie sich von mir insgeheim noch mehr erhofft. Ich hab noch nie meinen Pelz gerockt, hab ihn gekauft und dann einfach vergessen. Hater am Hayden, doch ich bleib gelassen. Nur noch in Restaurants, Mittagessen. Das ist mein Lifestyle forever, du kannst es nicht leiden, doch ist in der Mensa. Sowas wie dich nennen wir einen Penner. Husten auf Jüngling, weil Rolfi dem Sender. Unser Takeover kommt zum Versager. Ich kaufe den Laden und gesamte Lager. Komm an mit deiner ganzen Armada. Prada, Versace, Mixtape, Cover. Hab es verdient, endlich Money zu machen. Trage nie wieder dieselben Sachen. Du kannst mich gerne weiterhaten und weiterhin dich selber hassen. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke noch mehr von dem Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Hustensaft. Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Gib mir noch mehr von dem Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Hustensaft. Hustensaft. Ich trinke Hustensaft Macatosin. Sippe die Sprite mit dem Paracodin. Hustensaft, Hustensaft, was ist das? Bitch, halt dein Maul und google das. Guck, wie ich mir eine Breitling hole. Für Hater hab ich eine Bleipatrone. Rote Jacke und weiße Hose. Verdiene weiterhin fleißig Kohle. Steppe grad in eine Luxusboutique. Die Bitch, sie wird wet, wenn sie mein Outfit sieht. Sippe so viel, ja, mein Hirn ist schon drei. Drinks aus den USA, Essen vom Teich. Geld spielt bei mir keine Rolle mehr. Gib mir den Sweater aus Wolle her. Nein, lieber Kaschmir, ich habe Cash hier. Ich habe Cash hier. Versace, Versace, Versace, Versace. Das, was ich rocke, ist alles Versace. Versace, Versace, Versace, Versace. Ich rocke Versace. Stapel das Geld bis zur Decke. Komm auf die Stage und ich dabbe. Guck auf die goldene Kette. Ich hab ne goldene Kette. Lean, lean, lean, lean. Ich sippe Lean. Kokain, Kokain, Kokain, Kokain. Ich ziehe Kokain, mein Kontostand ist sechsstellig. Deshalb habe ich Sex ständig. Hustensaft Lean, Hustensaft Lean. Macatosin, Macatosin. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke noch mehr von dem Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Hustensaft, Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Gib mir noch mehr von dem Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Ich trinke Codein Hustensaft. Hustensaft. Hustensaft.